kulaba tonna balinda gokure ehe ehe tonna bojja kiraba tonna balinda gokure ehe ehe Come on, get up, one, one, you don't go.